Ich bin vergnügt, will ich was mehr, will ich der König sein. Wär ich was Besseres, wenn ich's wär, wär ich was Besseres, wenn ich's wär. Ich glaube, glaube, nein, ich glaube, glaube, nein. Seine Stirn im Kabinett und schmiert. Wenn seinen Reden an Gehirn in ihren Köpfen fehlt. Was alle Bösen Böses tun im ganzen Lande. Auf seiner Schulter kann er ruhen. Macht Strafen ihn vergnügt. Als König hat er nichts als Schein und hat er was als Held. Ich wollte ja nicht König sein, um alles auf der Welt.